ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Hallo beim großen Lauschen, beim Jubiläumspodcast der ARD und des Deutschlandfunk. Mein Name ist Nora Gomringer und ich lausche zusammen mit Jörg Albrecht und mit Rocky Dutschke, 68. Und so richtig Rock'n'Roll. Und wir hören da drin auch wieder die vertraute Stimme eines, der uns sehr fehlt in der deutschen Kulturlandschaft. Findest du nicht? Ja, natürlich unbedingt. Christoph Schlingensief nämlich. Rocky Dutschke 68 ist nicht von 68, sondern von 96, damals vom WDR produziert, ist ein Stück, was ja mit voller Wucht daherkommt, wie eigentlich alles, was Schlingensief gemacht hat. Unter anderem auch aufgrund des Ensembles, das ja so ganz divers ist. Also es sind Menschen, die ausgebildete SchauspielerInnen sind, aber auch unausgebildete Menschen mit und ohne Behinderung, wofür Schlingensief ja übrigens auch immer wieder kritisiert wurde, auch bei seinen Bühnenproduktionen. Es war das Hörspieldebüt Schlingensiefs und hat dann direkt den Prix Futura bekommen, der heute Prix Europa heißt. Ja, und was kann man eigentlich sagen? Also es gibt ja keine Handlung, die so von A bis Z durchgeht, sondern eher ein Setting, oder? Ja. Das wird auch immer wieder so wiederholt, also verlautbart, und wir wissen auch gar nicht, ob das wirklich so ist. Ja, ich habe eher das Gefühl, es ist wirklich eine Art Gedankenlandschaft, auf der wir uns da bewegen, und es ist, das alles kommt daher, dass eine Art Studio-Invasion stattgefunden hat. Also Schlingensief mit ganz großer Mannschaft kommt in ein Studio und die Stimmen beginnen und eine riesen postmoderne Rezeption. Genau, und es wird immer wieder gesagt, 12 Redakteure wurden in einem Preisausschreiben ausgewählt und sitzen in Studio 1, in Studio 2 sitzt Wolf Biermann und in Studio 3 Margret Kleiner. Die Redakteurin Gedenken ohne Schmerzen. Ja, und großartig. Gedenken ohne Schmerzen ist natürlich vielleicht ein gutes Stichwort für Erinnerungskulturen im Ganzen. Es geht ja letztlich auch um 68, um das Durcharbeiten dieses Mythos, also des Protests der linken Studentenbewegung. Und was ist eigentlich davon geblieben? Und da ist Schlingensief natürlich beinhart, indem er genau das einerseits hemmungslos ironisiert, was der Kulturbetrieb eigentlich nach 68 ist, aber dadurch auch eben dieses Fehlen von wahrem Erinnern und wirklichem Gedenken an den Nationalsozialismus bedeutet. Ja, und trotzdem bleibt er bestimmten Formen sehr treu. Er hat also wie einen Stimmenchor immer wieder, und der Chor ist ja wirklich auch alte klassische Tragödienkunst. Man hat also immer wieder bei ihm genau diese Kenntnis des, des abgelegten Intellektualismus so quasi. Ja. Das finde ich unheimlich erfrischend, und da fehlt er wirklich der deutschen Literaturlandschaft und auch Kulturlandschaft total. Ja. Auch dass er einfach die Freiheit hat, diese Geister heranzuzitieren. Ja. Brecht, Heiner Müller die ganze Zeit, also Hausgötter des deutschen, der deutschen Theatermoderne. Ich fand das ich habe so schallend gelacht beim Hören. Also ich war ganz beeindruckt. Ja. Immer wieder kommt auch von 68, lernen heißt scheitern lernen, aber im Grunde würde ich immer sagen, wir haben ja von Schlingensief gelernt, dass scheitern lernen wichtig ist. Ob wir es nun können, ist eine andere Frage in der Kunst. Vielleicht noch so ein kleiner Vergleich. Das Ganze basiert sicher auf einem Skript, aber es geht auch viel um Improvisation. Also wir hören zumindest so zu, als wäre es ein improvisiertes Setting. Und ist fast nur so vorstellbar, stimmt. Ja. Mhm. Und wir hatten auch über Die Nachtigall von Rosa von Braunheim gesprochen, wo sehr gut, auch sehr stark improvisiert wird. Aber das funktioniert hier eben ganz anders. Einfach nur, um zu sagen, dass auch Improvisation nicht gleich Improvisation ist, sondern dass hier auch anders montiert wird. Denn die Ebenen, die da aufgenommen wurden, also die improvisierten oder improvisiert wirkenden Gespräche, dann aber auch gelesene Texte und Musik, die werden ganz anders übereinander geschichtet in der Montage, und das bedeutet dann auch ein anderes Hören. Also wir haben ja auch manchmal links einen anderen Text als rechts liegen, eine andere Stimmung auch. Also ist letztlich auch wie eine wilde Oper. Man kann sich vorstellen, auf einer großen Bühne passieren sehr viele wimmelige Dinge. und werden hin und wieder zusammengeführt, sodass bewusst wird, dahin sollst du jetzt hören. Diese Information ist die Kerninformation. Und dann wird es wieder wahnsinnig aufgedröselt und man darf den Blick und auch das Ohr schweifen lassen und sich von ihm mitnehmen lassen. Ja. Also am Ende wird dann das Hörspiel sozusagen eröffnet und auch die Ausstellung wird eröffnet und das Buffet. Und das ist eigentlich auch so schön, dass das wie oft bei Schlingensief am Ende steht. Also der Beginn steht am Ende. Und damit können wir eigentlich jetzt das Hörspiel eröffnen. Tun wir das. Ton ab. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu Rocky Dutschke 68, live geschaltet aus 3 Studios des Westdeutschen Rundfunks. In Studio 1 befinden sich 12 Redakteure, die sich aufgrund eines Preisausschreibens von mir ausgewählt lassen haben. Ich hab schon viel Film gemacht, immer nein, Star, die Requisiten hier so. In Studio 2 begrüße ich heute Abend Wolf Biermann. Hallo Wolf! Und in Studio 3, die Redakteurin Gedenken ohne Schmerzen, Margret Kleinert. Hallo Maggie! Das Essen kommt von der Pizzeria Antonia! Ich möchte gern Aschenbecher. Gibt's Aschenbecher? Ich bin Beate Lotte Schulzenbach. Ich bin schuld an der Wiedervereinigung. Die Redakteure lassen es sich schmecken. Sie haben sich sehr gut auf das Hörspiel vorbereitet. Und jeder von ihnen hat ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Ah, der Ascher ist da. Wenn's Ascher brummt, ist Nase gesund. Ich bin Margit Kleinert. Ich bin Redakteurin in diesem Haus. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie zu diesem Hörspiel, zu dieser extravaganten Sendung begrüßen zu können. Ich möchte mich Ihnen auch kurz vorstellen. Ich beschäftige mich vor allen Dingen mit Politik. Ansonsten interessiert mich auch Tennis. Ich gehe auch gern mit meinen Freunden aus, abends einen Kaffee trinken oder kehre mit ihnen beim Italiener ein. Da trinken wir auch gerne einen ausgesuchten Wein. Ja, ansonsten ist mein Leben von Arbeit bestimmt, obwohl ich... Moment mal, irgendwas stört mich hier. Ich weiß jetzt nicht genau, was das ist. Licht aus! Licht aus! Irgendwie eine merkwürdige Atmosphäre jetzt hier, ne? Die Redakteurin Margit Kleinert kann zu diesem Zeitpunkt den Gasgeruch in Studio 3 noch nicht einordnen. Deshalb schalten wir jetzt in Studio 1 zu Wolf Biermann. Komm ich nicht mit klar. Also, weiß nicht, soll ich jetzt aufhören oder weitermachen? Oder? Wolf? Wolf? Was soll denn das jetzt? Ist kein Illusionist! Er ist ein dialektischer Realist! Bitte alle! Alle, rumpel die Pumpel! Rumpel! Und hier nochmal für die zu spät dazugekommenen: Im Moment läuft Wolf Biermann live aus Studio 1. Rumpel die Pumpel! Das System hat keine Fehler. Das System ist der Fehler. Rumpel die Pumpel. Ich stehe jetzt hier vor dem Konzentrationslager Bergen-Belsen. Wir fahren jedes Jahr einmal hierher, mein Mann, die Kinder und ich. Ja, die Kinder legen dann Kränze nieder und mein Mann liest laut die Namen der 6 Millionen getöteten Juden vor. Ja, das dauert lang. Wir nehmen natürlich was zu essen mit. Ich koche dann immer. Ich koche zwischen den Verbrennungsöfen und der Gedenkhalle, manchmal auch im Schutze der Stacheldrähte. Ja, es ist wie ein Ritus bei den Fox-Indianern. Die spielen so lange Fußball gegeneinander, bis es wieder 0-0 steht. Ach, in meinen Augen ist der Tod schon hart. Aber noch härter ist der Kummer. Was sagt mein Mann? Aaron Silberstein, Leon Feuchtberg, Durst, Grün. Spricht der schon, oder was? Da muss mir Daniel jemand sagen! Mermelstein, wir verlesen jetzt die Namen der 6 Millionen im Zweiten Weltkrieg umgekommenen Juden. Max Gold, David Silberling. Warum machst du denn die Musik aus? Isaac Wiesenthal. Durch die Verlesung der 6 Millionen Namen verzögert sich unser Abendprogramm um ungefähr 3 Tage. Fahne ausschalten jetzt. Rebecca Apfelbaum. Bernhard, hörst du mich? Lea Güldenstern. Studio 2. Sie hören das Hörspiel Rocky Dutschke, live aus dem Studiogelände des Westdeutschen Rundfunks. In Studio 1 sind 12 Redakteure, in Studio 2 ist Wolf Biermann und in Studio 3 wird die Redakteurin Kleinert vergast. Abel, kein Abel. Bleiben Sie bitte wertefrei. Bleiben Sie bitte wertefrei. Soll mit der Scheiße aufhören. Hallo! Hört ihr mich nicht, oder was? George Strabori. Renn mal einer runter, der soll damit aufhören oder macht den Stecker raus! Dieses Hörspiel ist der schonungslose, atemverschlagende Lebensbericht eines Mannes, der als Zuhälter und Gewalttäter gelebt hat, der ein exzessiver Trinker und gefürchteter Schläger war. Ein Mann, tief gespalten in seiner Beziehung zu Frauen, voller Hass und Selbsthass auf die Gesellschaft, auf seine Umgebung, die sozialen Verhältnisse. Dieses Hörspiel wurde in einem Zuchthaus in Berlin-Moabit geschrieben. Es ist ein wichtiges Zeugnis von der Nachtseite unserer Gesellschaft, das unsere Kenntnis von Menschen bestürzend erweitert. Ein Hörspiel über Gewalt und Gegengewalt. Es gibt höllische Szenen in diesem Hörspiel. Brutale, tödliche Schlägereien unter den Kommunisten und Genossen. So nackt, so direkt ist das noch nie beschrieben worden. Ohne Selbstmitleid, ohne jede Beschönigung und ohne jeden Versuch der Rechtfertigung. Wolf Biermann hat sich einen kleinen, schwarzen Bart unter die Nase geklebt und tanzt in abgehackten Bewegungen durch das große, große Studio. Tag für Tag, wir suchen uns, die Augen sind blind. Tag für Tag, wir warten erbittert, verjagt und verweist, dass wieder der Arbeit Wille und Geist durch unsere willigen Hände kreist, Tag für Tag. Während in Studio 2 Wolf Biermann steppt, wartet in Studio 3 die Redakteurin Sophie auf ihren schönsten Auftritt. Dieses Haus ist eines jener scheußlichen Häuser, wie sie sich die verrückten Hörspielleute in den 20ern bauen ließen, als das Geld noch auf der Straße lag. Ein unbewohntes, vernachlässigtes Haus bietet immer einen traurigen Anblick. Dieses hier ist geradezu unheimlich. Es macht den Eindruck eines zu Stein gewordenen Unglücks. Schreib dich weg, schreib dich weg! Jetzt kommt hoch, komm! Kann ich jetzt? Claudia, wenn du mich jetzt hörst da draußen, dann will ich dir nur sagen, dass ich immer wieder eine Frau suchen werde, die eine Behinderung hat. Mein Leben lang werde ich eine Frau suchen, die behindert ist. Zumindest gehbehindert. Claudia, ich liebe dich. Hörst du mich? Geh ans Fenster und ruf meinen Namen. Ulrike? Ich möchte nur kurz sagen, meinen Kollegen, den Mitarbeitern, dem Toningenieur, wie wahnsinnig ich mich freue, endlich wieder eure Gesichter hinter der Glasscheibe hier zu sehen. Ihr habt mir wahnsinnig gefehlt. Hallo. Hier, die Eierbecher an der Wand, das alles, es ist mein Leben. Das wird immer mein Leben sein. Ich kann ohne das nicht leben. Und ich weiß, nach diesem Hörspiel machen wir noch eins und dann noch eins und dann noch eins. Ja. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. Danke. Vielen Dank. Danke. Danke. Gretchen? Ruf bitte noch mal an. Die Leitung ist eben abgerissen. Ich muss so oft an dich denken. An diese schöne Zeit, die wir beide hatten. Damals in Berlin. Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben? Damals am Steinplatz. Dein schwarzes, gelocktes Haar. Dein kleiner, zierlicher Körper. Nach dem Zweiten Weltkrieg. 48 Mal waren wir in Viva Maria. Mit Brigitte Bardot und Jean Moreau. Weißt du das noch? Dieser Abend ist nur für dich, Gretchen. Wir haben aber systematisch immer wieder Regierungen bekommen, die man gewissermaßen bezeichnen könnte als institutionalisierte Lügeninstrumente, Instrumente der Halbwahrheit, der Verzerrung. Ich freue mich ganz besonders, Sie heute zu begrüßen zu unserem Hörspiel zu dem Thema Rocky Dutschke. Wer war Rocky Dutschke? Wo kam er her? Gibt es Menschen, die sich daran erinnern? Ich freue mich besonders, dass heute im Stuhl sind Gretchen Dutschke und Frau Poppe Fockerath. Nein, Entschuldigung, Poppe Fockerath und Frau Beate Lotte Pulverfass. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Wir möchten gerne hier in Luckenwalde, beziehungsweise symbolisch hier in Berlin, aber wir möchten beginnen mit unserem Hörspiel in Luckenwalde. Luckenwalde, die Geburtsstadt von Rudi Dutschke, die vielleicht ihn sein ganzes Leben lang begleitet hat. Luckenwalde ist erstmal ein Stadtbezirk. Aber nicht dagegen stoßen, bitte, ja? Luckenwalde ist erstmal ein Stadtbezirk von Potsdam. Und in Luckenwalde ist der Rudi Dutschke groß geworden. Rudi Dutschke war ein Studentenführer. Und er litt an einer Persönlichkeitsspaltung. Gut, soweit erstmal. Herr Koslowski, was verbinden Sie mit Rudi Dutschke? Haben Sie eine Erinnerung an Revolution, an Jugend, an Träumen, Idealen, die Sie selber einmal geträumt haben, die Sie verwirklichen wollten, an denen Sie gescheitert sind? Von 68 lernen heißt ja scheitern lernen. Da weiß ich nichts zu sagen. Haben ich Sie... Der Rocky Dutschke konnte ich ja sowieso nicht meinen eigenen umgebracht. Wie bitte? Rocky Dutschke eigentlich leiden können. Moment mal, irgendwas stört mich hier. Ich weiß jetzt nicht genau, was das ist. Ist irgendwie eine merkwürdige Atmosphäre jetzt hier, ne? Sie meinen, Sie haben ihn symbolisch in sich umgebracht, die Ideale, die er vertreten hat. Das ist sonst anders hier. Konnten Sie nicht ertragen. Verstehe ich jetzt nicht, ehrlich. Was daran konnten Sie nicht ertragen? Das beunruhigt mich jetzt. Seine große Klappe und so. Aber haben Sie sich von ihm auch ergriffen gefühlt? Also nicht, soll ich jetzt aufhören oder weitermachen? War nicht das sozusagen Prätentiöse, das Überbordene von Rudi Dutschke gerade auch seine Kraft? Nein, das habe ich nicht. Wovon träumen Sie? Ich träume jetzt nur von dem, den ich umgebracht habe. Von Rocky Dutschke. Und macht Ihnen das keine Schmerzen? Nein, das machen nicht, aber meine Nerven sind dann immer runter. Die Nerven? Hm? Und wie zeigt sich das? Dann zittert den ganzen Körper und dann kann ich verrückt spielen irgendwie. Ich bin immer nachts vor mir sehe, im Traum. Sie sehen immer Rudi Dutschke vor sich? Ja. Und spricht er zu Ihnen, oder? Nein. Und was tut er? Er bleibt im Zimmer so eine Stunde und dann werde ich wach und dann ist er weg. Ich bin schuld an die Wiederwahlen, Junge. Ich hasse den Staat. Ich bringe euch um. Ruhe jetzt. Was sehen Sie jetzt? Gespenster und so. Betrug. Schüler bringen Waffen mit in der Schule. Soll das so weitergehen? Seid ihr nicht selber an dem Elend schuld? Oder ich verstehe das alles nicht. Kinder müssen sterben. Und das verfolgt sie welche Verschätzten, die geldgierig sind, die ohne Geld nicht leben können. Denke ich für viele Hörer jetzt an den Radios, die auch verfolgt werden, die vielleicht nicht Gespenster im Traum sehen, aber die einen Alten. Die Mütter sind verzweifelt. Eine Gesellschaft, die depressiv ist. Sie behalten um ihre Kinder. Nur noch sich aus materiellen Dingen. Der Krieg. Definiert, das ist eine Massenmörderei, die sich zum Standort macht. Im Grunde zum in so vielen Ländern. Da kann der Japaner kommen und auf uns herumstehen. Da kann Kinder Thatcher sagen, Deutschland muss geteilt werden. Mein Kind sollte sein. Ich wäre auch vor Hunger gestorben. Aber ich war schwanger. Das sind Schweine! Schweine, Bestschweine! Ganz besonders danke, dass keine ihr euch so für mich sind große diese Menschen bekloppt. Für unser Hörspiel eingesetzt habt. Ihr habt viele Diskussionen geführt, ihr habt Interviews geführt. Die Redakteure fielen in einen tiefen, langen Schlaf. Zum Schluss unsere Aktion so weit gebracht, unser Hörspiel und befruchteten so sich nur noch durch die geöffnete Fontanelle. Die geplante Anklage der 68er wird, sondern die Meinung zur Meinung entstand und der Kommentar zum Geschichte, Kommentar. In der wir stehen, in der wir uns befinden, zu einem Prozess des Punkt, Punkt, Punkt. Genau, dieses Punkt, Punkt, Punkt lassen wir mal so stehen. Darauf werden wir später noch zurückkommen. Noch ein paar Worte zu wir unserer... Wir wissen nicht mehr, wozu wir sind. Tag für Tag, wir suchen uns die Augen. Wir suchen uns die Augen blind. Tag für Tag, wir warten erbittert, verjagt und verwaist, dass wieder der Arbeit Wille und Geist durch unsere würdigen Hände kreist. Tag für Tag. Chor aus Eisen und Stahl. Großer Gott, wir loben dich. Ja, die Eierbecher an der Wand, das ist mein Leben. Das wird immer mein Leben sein. Ich kann ohne das nicht leben. Und ich weiß, nach diesem Hörspiel machen wir noch eins und dann noch eins und dann noch eins. Ja. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist einfach meine Welt. Vielen Dank. Das war der erste Teil unseres Hörspiels Rocky Dutschke 68. Bestellen Sie nun per Telefon den zweiten Teil. Unsere Telefone sind angeschaltet. Rufen Sie an. Stichwort Dutschke. Ja, hier ist der Westdeutsche Rundfunk. Guten Tag. Ja, eine Kassette. Ein zweiter Teil. Hm? Ja, wie ist Ihr Name? Thomas Roth. Mhm. Wo wohnen Sie, Thomas? Köln. Appellhofplatz. 89 Mark. Ja, 89. Inklusive Versand. Gut. Darf ich noch ganz kurz wissen, wie alt Sie sind? Aus statistischen Gründen. 16. Mhm. Gut. Ja, dann noch einen schönen Abend, ne? Danke für den Anruf. Tschüss. Meine Damen und Herren, aufgrund der großen Nachfrage sendet der Westdeutsche Rundfunk nun kostenlos den zweiten Teil des Hörspiels Rocky Dutschke 68. In einer Live-Übertragung aus dem Rundfunkgebäude am Appellhofplatz. Rainer, fahr bitte ab mit der Startnummer 5. Sicherheit mit Helm. Rainer! Läuft die Kacke, läuft schon! Ich habe nichts! Ich habe nichts! Wir befinden uns nun in Luckenwalde. Rudis Vater ist im Krieg und die Mutter kocht für ihren Sohn. Hörst du das? Die Pferde trabten um das Haus von Rudi Dutschke. Es war Heiligabend und der Schnee fiel. Jetzt die Pferde! Hätte der Russe der Mutter nicht das Fahrrad geschenkt, hätte er sie vergewaltigt. Und Rudi würde noch leben. Rosi, jetzt! Ich bin hier in Luckenwalde und koche eine Suppe. Eine Kartoffelsuppe. Für Rudi, meinen Sohn, und mich. Alfred, mein Mann, Rudis Vater, ist noch in Gefangenschaft. Die Kartoffel für die Suppe habe ich gestoppelt. Der Bauer hat das Feld freigegeben und wir konnten Kartoffeln stoppeln. 2,5 Stück heute, die habe ich mit nach Hause genommen. Ich habe sie gewaschen, geschält, die Schalen habe ich dann getrocknet. Die können wir heute Abend essen und die Kartoffel gerieben zur Kartoffelsuppe. Es wird wirklich schmecken. Und dann habe ich noch ein paar Ehren gelesen auf dem Feld. Die ich habe die Kartoffelsuppe. Mach das nochmal. Ruhe! Los! Ich bin hier in Luckenwalde. Ich bin hier in Luckenwalde und stoppe die Kartoffel. Ich bin hier in Luckenwalde und koche eine Kartoffelsuppe. Härter noch! Für Rudi! Härter, aber ich bin hier in Luckenwalde und bin unterwegs. Aber härter! Ich bin hier in Luckenwalde und koche eine Kartoffelsuppe! Für Rudi, meinen Sohn und mich! Mehr, härter, härter, kühler, kühler, kühler! Rudis Mutter war fix und fertig mit den Nerven. Aufgrund der schlechten Ernährungslage innerhalb der DDR, es gab dort weder Vitamine noch Mineralien, trocknete ihr Gehirn aus und der sogenannte Brecht-Stil entstand. Ein abgehacktes Reden ohne Sinn und Anstand. Doch Rudi blieb kühl. Was hast du denn? Mutter, reg dich doch nicht auf! Ich bitte dich, was soll das? Spiel doch nicht dauernd die Mutter, Mutter! Sei doch nicht so hysterisch! Rudi, du gehst zur NVA! Nein, Mutter, ich gehe nicht zur NVA. Doch, Rudi, du gehst zur NVA! Bitte, bitte, bitte, Rudi! Bitte, Rudi, geh zur NVA! Rudi, wenn du nicht zur NVA gehst, dann bist du unglücklich! Du sagst, ich geh zur NVA! Ich sage dir etwas anderes! Ich gehe nicht zur NVA! Wie schon gesagt, aufgrund der schlechten Ernährungslage in der DDR, es gab dort weder Vitamine noch Mineralien, trocknete das Gehirn aus und der sogenannte Brecht-Stil entstand. Rudi Dutschkes Mutter drehte völlig am Rad. Sie riss sich die Federn aus und knibbelte an den Pickeln herum. Doch Rudi verkündete ihr: Mutter? Seine Vision von einem besseren Leben. Ich habe dir etwas zu sagen. Mutter, viele große Männer hatten in der Nacht vor ihrer entscheidenden Tat eine Vision. Und auch ich, Mutter, hatte eine Vision. Mutter, dies hier, so wie wir hier leben, das ist nicht die Diktatur des Proletariats, nein. Das ist die Diktatur einer Nomenklatur. Und das lasse ich nicht auf mir sitzen, Mutter. Ich gehe raus in die Welt. Ich gehe nach West-Berlin. Bring mir was von Kranzler mit. Das Stampfen im Hintergrund symbolisiert akustisch die reale Ausreise Rudi Dutschkes nach West-Berlin. Viele Jahre später reisten auch die anderen DDR-Bürger Rudi Dutschke hinterher. Man nennt dieses Ereignis ironischerweise auch die deutsche Wiedervereinigung. Das zum Thema Einreise West-Berlin. Diese Einreise der DDR-Bürger ging nicht ohne schmerzliche Sarah Gold. Max Gold. Jonas! Einreise West-Berlin! Rainer, fahr mit ab! Ja, ja, wir reisen nach West-Berlin! Ja, ja, wir reisen nach West-Berlin! Ficken, lecken, blasen, alles auf dem Rasen! Ja, wir reisen nach West-Berlin! Jetzt alle nach vorne! Ja, ja, wir reisen! Wurden über einen Tisch gezogen, anschließend in Zeitungspapier gepackt und dann öffentlich verbrannt. Ein ganzes Volk blutete aus. Alles umsonst. 40 Jahre DDR. Umsonst. Man darf über das, was zur Zeit geschieht, nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Und darf auch nicht die ganze Dreckarbeit der Polizei und ihren Wasserwerfern überlassen. Schlafen unsere Richter? Schlafen unsere Politiker? Wie lange wollen sie noch zulassen, dass unsere jungen Leute von roten Agitatoren aufgehetzt, dass unsere Gesetze in Frage gestellt, unterwandert und missachtet werden? Aber unsere jungen Boden sind inzwischen so gut, dass sie nur noch Nun, Herr Marcuse, Sie haben uns sehr klar die Integration der amerikanischen Arbeiterklasse aufgezeigt, haben den Prozess der Entwicklung der Produktivkräfte und Veränderung der Arbeiterklasse im Stand und in der Entwicklung so aufgezeigt. Wieso spielt denn Marcuse jetzt? Bernhard? In meiner Frage gab es einen Hinweis, dass Bernhard! Bestände oder sie noch Bestände, dass gewisse Schichten oder insgesamt die Klasse im Prozess der Verbreitung der Vorbereitungsopposition eine größere Rolle spielen könnte. Ich würde von Ihnen, Herr Marcuse, gerne wissen, ob Sie wir denken, das dass hier in Europa man darf über das, was zur Zeit geschieht, nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und darf auch nicht die ganze Drecke heute genauer zu spezifizieren. Meine Frage ist, ob unter dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung der Produktivkräfte auch in Europa, unter dem Stand der systematischen, funktionalen und physischen Kapitalvernichtung überhaupt noch eine Reaktion der Arbeiterklasse als Klasse gedacht werden kann oder ob wir nicht vielmehr in einem Prozesspunkt der geschichtlichen Entwicklung stehen, in dem nicht mehr die proletarische Revolution auf der Tagesordnung steht, sondern die menschliche Revolution, das heißt, die Gesamtheit aller Menschen in den Metropolen durchaus als potenzielle Revolutionäre. Nun war Rudi Dutschke endlich im Westen. London, Paris, New York, alles nur einen Katzensprung entfernt. Nun traf er auf Intellektuelle und las mit ihnen viele Bücher durch. Langsam entwickelte er sich zum Studentenführer. Und in den Pausen ging man ins Kaufhaus des Westens und behinderte die konsumgläubigen Ex-KZ-Aufseher, die dort für Weihnachten oder einfach nur so einkaufen wollten. Nee, Sie haben keine Hinweise, dass Sie jemand auf das Haus zu verlassen. Machen Sie bitte den Call aus. Das ist ein Behinderter, der hier durchfahren will. Machen Sie bitte aus. Der Behinderte möchte gerne hier durchfahren. Machen Sie bitte aus. Würden Sie den Behinderten erlauben, hier durch den Kaufhof zu fahren? Ja, darf er, aber Sie dürfen hier nicht aufnehmen. Bitte gehen Sie raus. Aber der Behinderte nimmt ja gerade auf. Ja, ist mir jetzt egal. Gehen Sie bitte raus. Das ist ja der. Guten Tag. Darf ein Behinderter hier im Kaufhof herumfahren? Darf der? Darf der hier herumfahren, der Behinderte? Klar darf der das, das ist eine Reportage über Behinderte im Kaufhaus. Ja, Sie dürfen ja keine Reportage machen, bitteschön. Aber wir sind jetzt mit einem Behinderten im Rollstuhl hier, der möchte gerne einmal den Kaufhof einmal von Ihnen. Und was stört mich hier? Ich weiß jetzt nicht genau, was das ist. Ist irgendwie eine merkwürdige Atmosphäre jetzt hier, ne? Ist ungewöhnlich, also kenne ich nicht von diesem Studio. Das ist sonst anders hier. Verstehe ich jetzt nicht, ehrlich. Alle Abteilungen sind speziell für Behinderte ausgerichtet. Ja, auf jeden Fall, klar. Und komme ich nie mit klar. Also, weiß nicht, soll ich jetzt essen oder weitermachen? Oder? Hab ich mich für den Staat aufgeopfert! Jahrelang hab ich mir den Fuß vom Mund abgeschraubt! Der Berg ist mein Freund! Der Berg ist mein Freund! Hallo? Wir haben uns innerhalb der Redaktion geeinigt, dass dieses Hörspiel ab sofort keine politischen Inhalte mehr behandeln sollte. Es sollte ab sofort nur noch um die privaten Probleme eines jeden einzelnen Menschen gehen. Es lebe das private politische Attentat. Es lebe Adelheid Streidel. Ist es Uhuru oder Hurra? Oder wie heißt sie aus Enterprise? Iggy! Ja, ich werde nur sagen. Wenn ich so blöd wäre, Kerstin, jetzt hör auf mit dieser Scheiße. Dann hätte ich nur Pickel mir nicht. Ich hab's, seitdem du die scheiß neue Frisur hast. Sie hören das Hörspiel Rocky Dutschke 68. Live aus dem Studiogelände des Westdeutschen Rundfunks. Du gibst die ganze Kohle für diese scheiß Friseure aus da. Für dieses stinkende Parfum, ja? In Studio 1 hören Sie 12 Redakteure und in Studio 2 Heiner Müller. Ich glaube, eine Schwule oder was? Ich glaube, das ist unser heutige Industriezeitalter. Der prägte Politik. Damit es den späteren Menschen dann einmal besser geht. Besser gehen soll. Ich behaupte, dass in unserem heutigen Industriezeitalter jede ideologisch geprägte Politik im Grunde menschenfeindlich ist, weil sie den Menschen auf eine vorgezeichnete Bahn zwingt. Wow, damit es versprochen. Sie liebt dich wirklich? Ja. Und hast du nicht Angst, dass die bloß dein Geld liebt? Nein. Da keine Angst. Lass offen, ist gut. Oder dass sie dir was vormacht? Nein, die macht mir nicht vor. Wissen die, dass das Mikro auf ist? Ich hätte die Angst, dass sie dich irgendwann mal ausnutzt. Ach, da keine Angst. Lass laufen, ist gut. Naja. Und hab dann Kindeswunsch. Zwei. Die ist auch mein Alter. Wie alt bist du? 46 und die ist 45. Oh, das ist auch richtig spät für ein Kind. Die sind wir alle belegt dran. Das ist ja bald 50, Mensch. Jetzt braucht sie belogen. Jetzt auch ein, der ist 50 und hat Kinder. Wisst ihr, ich wurde ja belogen und betrogen von den Kerle alle. Ja. Von den Männern. Wieder an mit der Scheiße. Bin ich krank, hätte ich gerne meine Behinkinder. Ja. Aber die würden nicht Oma sagen. Nee. Kerstin, sprichst du bitte deinen Text jetzt? Hörst du bitte auf damit? Kerstin. Ja. Also, lieber Rudi Dutschke, beantworte mir mal diese Frage. Ist Kommunismus und Sozialismus möglich? Ja. Und erklär mir mal, in welchem Zusammenhang es steht, dass Kommunismus und Sozialismus trotz der Gesellschaftsordnung, die wir jetzt haben, den Kapitalismus, warum dieses noch möglich sein könnte. Das weiß ich nicht, dass es nur möglich ist. Also du weißt nichts darüber. Nein. Also ich möchte sagen, Kommunismus und Kapitalismus ist möglich. Aber es ist nur möglich, wenn die Mitstreiter von der PDS die Mehrheit haben. Liebe Hörer, wir wollen etwas Neues schaffen. Wir wollen Geschichte begreifen durch uns, durch unsere eigene Geschichte. Wir wollen Hörbilder finden, so wie Achim Koslowski von seiner Geschichte erzählt. So wollen wir versuchen, dass Rudi Dutschke hier lebendig wird für uns und für Sie am Lautsprecher draußen, am Empfänger. Achim, würdest du deinen Schwanz hier im Studio zeigen? Ja. Das kannst du mal vergessen. Achim, du hast deinen Schwanz schon mal gezeigt. Du bist so pervers. Erzähl uns bitte die Geschichte vom Alexanderplatz. Das ist pervers, das kannst du nicht Erzähl mal endlich die Geschichte vom Alexanderplatz, so wie sie Fassbinder nie verstanden hat. Der hat sich auch rumgetrieben da. Sag's doch hier im Radio mal. Red mal über Fassbinder. Du warst am Alexanderplatz. Was ist da passiert? Ich war in Berlin-Ostkreuz und da waren Schwule. Die wollten meinen Schwanz lecken und kauen. Da dick abgehauen einfach. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Eignet euch die Sendemittel wieder an. Das ist eure Welt. Gestaltet sie. Lasst euch nicht immer zu passiven Konsumenten machen. Sitzt da tumm in euren Autos und glotzt irgendwie auf die Fahrbahn und hört das Gedudel im Hintergrund. Meine, das ist irgendwie real. Das ist alles nur, das ist vom Staat, ist es eingesetzt. Und ich brauche praktisch... Ruhig, ich hab die ganze Macht aufgemacht, aufgesetzt im Putzenarzt. Unsere ganze Gesellschaft befindet sich im Grunde in einer Windschutzscheibe. Aber der eiserne Vorhang also alle war in deiner Windschutzscheibe davor. Und beschleunigen ungeheuer. Und je mehr wir beschleunigen, desto mehr entfernen wir uns vom Ziel. Und die Flüchtenden also weniger kommen wir blieben dahinter. Diese Windschutzscheiben-Situation müssen wir wieder lernen zu durchbrechen. Wir müssen lernen, wir sind das Maß aller Dinge. Wir gestalten, wir sind die Menschen. Das ist unsere Erde. Ich will hier raus. Ich will raus. Lass mich raus. Rudi Dutschkes Zustand verschlimmerte sich von Stunde zu Stunde. Der Teufelskreis der Ideologie zog sich langsam um seinen Hals zusammen. Und wie viele Revolutionäre, so wünschte sich auch Rudi, wie Jesus Christus am Kreuz erlöst zu werden. So hoffte auch er auf einen Verräter, der seine gescheiterten Ansprüche endlich beendete. Josef Bachmann. Gerd, welch ein kleines Wesen, etwas, das lebt. Und wäre es nur eine Ratte, sie wäre warm. Sie hätte ein weiches Fell und eine heiße Schnauze. Oh, ich bin auf etwas getreten. Eine Ratte! Ich habe sie getötet! Von einziger Frau hier in diesem Haus! Oh. nein. Sophie, das ist doch nur Spaß. Du bist doch hier im Studio. Wir sind gesund. Ihr seid krank. Wir sind gesund und ihr seid krank. Wir sind gesund und ihr seid krank. Wir sind gesund und ihr seid krank. Wir sind gesund und ihr seid krank. Wir sind gesund und ihr seid krank. Sender. Ich gehe in die Stadt. Empfänger. Und da bestelle ich mir was zu essen. Sender. Denn ich habe den Magen noch drin und ich brauche keine Infusion. Sender. Ich kaufe mir ein Auto. Empfänger. Und damit fahre ich wieder durch die Stadt. Denn ich habe noch beide Beine dran. Damit kann ich kuppeln und lenken. Wir sind gesund. Und hiermit fordere ich Sie auf. Schalten Sie Ihr Auto an. Blockieren Sie die Autobahn. Lasst euch nichts mehr gefallen. Tötet die Kanzler und schreit. Wir sind gesund. Ich hasse euch. Schluss jetzt. Was ist denn? Also, mach mal was. Ja, was ist denn? Da ist die Glocke wieder. Kerstin, was? Ja, was Kerstin, ist denn? Du kriegst dir echt Kohle. Kannst du jetzt mal was machen, bitte? Ich mache schon. Mich mal in Ruhe ja, was heißt das? Du kriegst hier Geld dafür, dass du das machst. Bitte, sage mir mal, warum was denn da? Wurde Rocky Dutschke umgebracht? Na eben, sag das mal. Weil ich nicht rein konnte. Ja, weil du nicht rein. Du bist doch überhaupt nicht Stefan Bachmann. Stefan Bachmann hat gerade einen Flop. Achim? Ja. Hörst du mich? Ja. Hallo! Achim! Ja, doch, ich bin doch da! Achim, bist du da? Ich bin da! Achim! Ja! Achim! Ja! Achim! Ja, doch! Achim! Ich bin da! Also, Rocky Achim. Dutschke! Ich bin da! Ist. Achim, sag doch bitte was, ich höre dich nicht. Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Achim! Achim, ich bin da! Achim! Ja! Achim! Ja! Also Rocky Dutschke, meine Damen und Herren. Ach ja, darf ja nicht ran. Also Rocky Dutschke wurde umgebracht. Er war Studentenführer und ist für die Rechte der Arbeiterklasse einiger. Ja, doch. Und deshalb. Achim, mach mal was. Sag den Text nochmal lesen. An der Persönlichkeitsspaltung. Nein. Äußere dich mal, Achim. Bin noch da. Was ist denn los? Er litt an einer Persönlichkeitsspaltung. Ja. Er hatte keinen Vater. Aber er liebte genauso wie andere Männer. Achim? Ja. Er liebte wie andere Männer. Er hatte hübsche Frauen. Achim. Ich bin auch da. Den konnte ich sowieso nicht leihen. Warum konntest du den nicht leihen? Was hat er dir getan? Weil er große Schnauze malte. Er hatte keine Schnauze, er hat keine große. Er hat die Kinder gefickt. Und da das Hörspiel nun mittlerweile aus dem Ruder läuft und sich die Schauspieler wiederholen, nutzen wir die Zeit und schalten rüber zum Verkehrsfunk. Mario! Die Geschichte vom Alexanderplatz. Das ist pervers. Mario! Erzähl mal endlich die Geschichte vom Alexanderplatz, so wie sie Fassbinder nie verstanden hat. Hier spricht der. Hier spricht der. Hier spricht der Westdeutsche Rundfunk. Sie hören den Verkehrsfunk. Achtung! Hier spricht der. Hier spricht der Verkehrsfunk, Westdeutschen Rundfunk. Auf der Autobahn Richtung Köln, auf der Autobahn von Köln Richtung Berlin, kommt Ihnen ein Geisterfahrer unterwegs. Bitte bleiben Sie rechts und überholen Sie nicht. Ich wiederhole, auf der Autobahn von Köln Richtung Berlin kommt Ihnen ein Geisterfahrer unterwegs. Hallo! Achim! Ja, doch, ich bin doch da! Auf der Autobahn Achim, von ich bin Köln da. Richtung Achim. Berlin Achim. Kommt Ihnen ein ja. Geisterfahrer entgegen. Achim. Ja, doch! Achim! Ich wiederhole, auf da. Der Autobahn Achim. Von Köln nach Berlin kommt Ihnen ein Geisterfahrer entgegen. Aspen! Bleiben Sie rechts und überholen Sie mich. Aspen, danke. Hier ist Christoph! Du brauchst keine Angst zu haben! Türelü! Achtung! Auf der Autobahn! Du musst den Regler zur Seite tun! Astrid! Hier ist Gas im Raum! Raus! Margret Kleinert lag tot in Studio 1. Ihr Körper war ausgemergelt bis auf die Knochen. Mehrere Wochen hatte sie sich versucht, mit den Eierbechern über Wasser zu halten. Teile des Teppichbodens waren aufgegessen und ein ganzer Filzstift. Man führte die Chefredakteure und den Intendanten an ihrer Leiche vorbei, damit sie endlich einmal sehen sollten, was sie dieser Frau angetan hatten. Und alle waren erschüttert. Und aus Trauer spielte man fast 3 Wochen lang ein Interview mit Heiner Müller, der 5 Minuten vorher auch gestorben war, aber nicht an Giftgas, sondern an Whisky. Eine andere Todesart, die genauso oft auftritt. Gott selber schreiben Sie ab Seite 40. Sie selber haben ja nun auch einige Magen- und Darmoperationen hinter sich. Ist das für Sie immer noch ein Ist das, was mit Ihnen geschieht? Nee, das ist kein Thema mehr. Ich bin Herkopf jetzt mal zu sagen. Finde ich nicht gut. Der Krebs, den Sie haben. Ich habe noch keinen Krebs. Und was ist das für ein Schlauch, der bei Ihnen aus dem Bauch hängt? Da wird die Säure bloß rausgezogen. Das innere Säuern, dieses innere Versauern? Da gehe ich ja wieder nächste Woche hin. Ist das ein Symbol, dieser Schlauch, der aus Ihrem Bauch hängt? Nein. Da ziehen sie rein und durch den Mund und dann holen sie tot. Aber Heiner Müller, wenn man so oft operiert worden ist wie Sie und wenn man auch merkt, wie die Kräfte neigen und man allmählich zu Ende kommt, an einen Endpunkt gelangt. Ja, kann ich nicht mehr machen. Empfindet man dann Gott als... Nee, den sehe ich ja dann nicht mehr. Wenn ich nicht mehr lebe, dann sehe ich ihn nicht. Ich weiß bloß, Sie haben doch selber geschrieben, Gott... Ja. Auf Sie, schreiben Sie selber, ab Seite 72, ja. Gott auf mich. Ja. Was hat das zu bedeuten? Das hat jetzt, dass ich noch da bin, wenn ich auch tot bin. Man kann ja immer auf den Krab. Wie denn Gott auf Sie? Wie ist das denn möglich? Ja, der hat doch 2 Hände. Kann er denn... Und dann er ab? Und dann auf dem Grab drauf. Gott auf Ihr Grab? Ja. Er bezieht seine Lust praktisch aus Ihrem Tod? Ja. Woraus beziehen Sie dann Ihre Lust, wenn Sie jetzt... Weil ich tot bin, weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Da bin ich da wie tot. Können Sie mit Ihrer Lust umgehen, wenn Sie tot sind? Nein, ich kann das nicht. Wo bleibt Ihre Lust, wenn Sie tot sind? Da bleibt das Grab, also ich werde beerdigt. Und die Bewohner, die alle da bei mir wohnen, die gehen zur Beerdigung und dann trauern sie bei mir ein paar Wochen. Und die Lust? Da habe ich keine Lust mehr zu. Was passiert mit Ihrer Lust? Das weiß ich doch nicht, wenn ich tot bin. Das habe ich keine Lust mehr. Pop, pop. Fährt die Lust in den Himmel? Ich fahre in den Himmel, wenn ich tot bin. Pop, pop, pop, Pop-Test. Pop-Test. Und so, wie es Heiner Müller prophezeite, ein wahres Kunstwerk ist wie das Vollbild einer guten Krankheit. Pop-Test. Es ist unheilbar. Zieht euch also aus. Hiermit ist das Hörspiel eröffnet. Schaut euch in die Augen. Nur die Lust wird siegen. Nur die Lust. Hiermit ist die Ausstellung eröffnet. Das war das Hörspiel Rocky Dutschke 68, live aus dem Studiogelände des Westdeutschen Rundfunks. Mit Kerstin Grassmann, Achim von Paczenski, Sophie Reuss, Astrid Meierfeld, Bernhard Schütz, Rosemarie Behold, Ilse Kurt und Mario Gazzana, Jonas Bergler, Patrick Mayer, Sven Schmeier, Susanne Krings, Martina Müller-Wallraff und Christoph Schlingensief.